Wölfe Talk. Ja, liebe Wölfe-Radio-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe, ein Spezial sozusagen. Wir machen ja immer gerne hier im Wölfe-Radio auch Fan-Talks, weil es mir ganz wichtig ist, dass auch viele Fans zu Worte kommen. Ich begrüße gleich heute 4 Teilnehmer zu dem Fan-Talk im Vorfeld des Spiels gegen Werder Bremen. Und da begrüße ich auf einmal zunächst einmal den Marcel, den Grisi. Grüß dich. Hallo, Benni, sei gegrüßt. Dann den Leonard, der ist auch in der Leitung. Ja, Grüße gehen raus. Ja, er ist bekannt auch als Wolfsburg-User Lord Neo. Und jetzt war ich total unhöflich, weil normalerweise fängt man ja mit Ladies First an, aber ich freue mich, und das wollte ich extra betonen, dass wir heute 2 Frauen auch in der Leitung haben. Das ist einmal die Jasmin. Ja, hallo Lenny. Und die Melanie. Hallo. Ja, wunderbar. Ich bin begeistert. Und Melanie, Grisi und Jasmin sind auch sehr aktiv in der Gruppe Unsere Mission, Unsere Wölfe, Grün und Weiß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da werden wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drüber quatschen. Zunächst möchte ich aber die Einstiegsrunde einläuten mit der Frage, wie gefällt euch denn der Auftritt der Mannschaft seit Saisonbeginn bislang? Jasmin. Also ich bin total positiv überrascht. Ich hatte erst so ein bisschen Angst vor der Saison, aber schon die ersten Spiele haben eigentlich gezeigt, dass auf einmal plötzlich Kampfgeist vorhanden ist. Und ich bin also absolut begeistert, muss ich sagen. Macht wieder richtig Spaß. Wie geht's dir, Melanie, damit? Mir geht's recht gut damit. Also ich hatte wie Jasmin ähnlich ziemlich tolle Bedenken, aber ich denke, durch das Auftreten und Zurückkehren von Schäfi ist unheimlich viel passiert. Und das hat unheimlich viel in der Mannschaft wieder zusammengeführt, was lange weg war. Genau, die Rolle von Marcel Schäfer, die beleuchten wir nachher natürlich auch nochmal. Aber Marcel, erstmal bei dir, allgemeine Einschätzung, Zufriedenheit mit der Mannschaft seit Saisonbeginn. Es macht endlich wieder Spaß, ins Stadion zu gehen. Und du siehst, dass die Mannschaft endlich wieder einen Kampfgeist hat. Denn letzte Saison, wir haben nach Gegentreffern, oder besser gesagt, wenn wir in Rückstand geraten sind, nicht so schnell zurückgekommen, weil sie sich da schon aufgegeben hätten. Und jetzt hast du endlich wieder Bock, ins Stadion zu gehen. Ja, Leonard, jetzt Rahmen 3 schon gesagt, sieht gut aus. Da kannst du doch auch nur zustimmen, oder? Ja, also gefühlstechnisch bin ich überfordert. Also ich habe uns da gesehen, wo zurzeit Schalke steht. 2 schwere Gegner zum Auftakt. Vizemeister und Schalke und jetzt auch Leverkusen, da 2 Siege. Meiner Meinung nach ist endlich wieder eine Mannschaft vorhanden. Und ja, Fußball macht wieder Spaß. Sehr schön. Alle sagen, Fußball macht wieder Spaß. Geht mir übrigens auch so, muss ich ganz ehrlich gestehen. Insofern schön, dass wir zu Beginn dieser Runde schon so viel Einigkeit hergestellt haben. Können wir auch eigentlich wieder auflegen, wenn gar kein Konflikt drin ist. Aber wir müssen natürlich ein bisschen ins Detail reingehen. Und Grisi, wenn du dann das Spiel gegen Gladbach jetzt als Abschluss der englischen Woche siehst, 2 Punkte sind wir da rausgegangen, ein Unentschieden in Mainz, Unentschieden gegen Gladbach, Niederlage gegen Freiburg. Ist das zu wenig aus deiner Sicht? Also Mainz, die das war ja die gefühlte Niederlage, weil wenn wir dann ein bisschen Glück gehabt hätten, dann wären wir mit dem Sieg nach Hause gekommen. Aber das Spiel gegen Gladbach, das spricht für mich schon wieder, dass du endlich mal siehst, dass die Mannschaft wieder Bock hat, Fußball zu spielen, dass ein Team zusammengewachsen ist. Und die Punkte sind auf jeden Fall wichtig und die können wir garantiert zum Saisonende brauchen. Melanie, grundsätzlich zufrieden mit den 2 Punkten oder sagst du, hätte eigentlich mehr sein müssen? Klar, mehr geht immer, ne? Aber das sind 3 Euro. Ist okay. Letztlich davon kann man echt zufrieden sein mit der Leistung und mit den Punkten. Wenn man rückblickend auf die letzten 2 Jahre sieht, ist das echt, macht es Spaß und auch im Zusammenhang. Ich bin sehr dicht an der Mannschaft dran, öfters, und man merkt es auch da, dass die wieder Bock haben, dass die wieder wollen, und ist schon vollkommen gerechtfertigt, so wie es ist. Wie meinst du das? Du bist da dichter dran an der Mannschaft? Bist dann öfter beim Training oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, ich arbeite ja für den VfL Wolfsburg und dementsprechend bin ich halt auch oft dicht dran bei der Mannschaft, wo man viel mitbekommt. Das ist ja schön, da frage ich dich nachher noch ein bisschen aus, was das angeht. Mal gucken. Jasmin, aber ich kann mir gut vorstellen, also nach dem Spiel gegen Freiburg, das war so ein Downer, ne? Also da jetzt dann, da war so ein richtiger Rückschlag. Da hat man nicht damit gerechnet, dass es dann gegen die anderen wieder so wie ein bisschen besser läuft, oder? Nee, also prinzipiell nicht. Also das Spiel Freiburg, das war schon so, naja, da hatte man schon so ein ungutes Gefühl, aber ich muss ja trotz alledem sagen, auch wenn das Spiel vielleicht nicht so gut gelaufen ist, punktemäßig, fand ich trotzdem, sie haben gekämpft bis zum Schluss. Ne? Und man hat immer irgendwo gemerkt, sie wollten irgendwo noch was reißen. Ne? Es hat halt eben nicht geklappt. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, kann man mal ruhig mal Tiefschläge verkraften, ne, und einstecken. Das ist okay. Hauptsache, sie kämpfen. Leonard, was fandst du doofer? Das Unentschieden gegen Gladbach oder gegen Mainz? Ja, also, man muss auch immer denken, das wurde auch ein Sieg erwartet. Die zwei Siege aus den ersten zwei Spielen, da war die Erwartungshaltung auch entsprechend hoch. Letztes Jahr, so gegen Ende der Saison, da hätte er, glaube ich, wäre das jetzt nicht so der extreme Downer gewesen. Aber ja, ich habe, für mich ist das okay. Ich habe gesehen, die Mannschaft hat gekämpft und wenn da halt kein Punkt aussieht, dann ist es halt so, aber wenn der Einsatz da ist, ist für mich das auch verschmerzbar. Letztendlich, das höre ich so bei euch so raus, ist die Einstellung und der Kampfeswille der Mannschaft ganz entscheidend, auch für eure positive Bewertung bisher. Viel muss man aber auch sagen, dass Bruno Labbadia es geschafft hat, wieder sozusagen auch eine Mannschaft hinzuformen. Und einer der Punkte, die er sicher herausgegriffen hat, ist, dass er wenig vor allen Dingen in der Defensive wechselt. Also das ist, was die Viererkette hinten angeht. Mit Knoche, mit Brooks, mit William und mit Roussillon und davor Camacho letztendlich auch und der Kuhn-Castells sowieso im Tor. Das ist so für ihn so ein bisschen der Schlüssel letztendlich, während dann in der Offensive mehr oder weniger rotiert wird. Würdet ihr das auch so sehen oder würdet ihr euch da auch Änderungen wünschen, gerade auch so im Defensivbereich, Jasmin? Ja, definitiv. Ich würde vielleicht den Brooks vielleicht mal rausnehmen und vielleicht dem Felix mal eine Chance. Das wäre jetzt mein Änderungswunsch für die Defensive. Grisi, wie siehst du das? Abwehr so belassen oder sollte da auch mal rotiert werden? Also ich würde auf jeden Fall mal rotieren, weil wenn ich den Brooks beobachtet habe beim letzten Spiel, da trottet er eben nicht hin zur Außenlinie, wo der Ball ist. Dann merkt er, oh, der wird nach innen gespielt. Oh, genau an die Stelle, wo ich eigentlich hätte stehen müssen. Also ich würde schon mal ein bisschen rotieren da hinten drin. Leonard, bei dir irgendwelche Änderungen hinten in der Abwehr, wo du sagst, oder macht das Labbadia genau richtig aus deiner Sicht? Ja, also ich schließe mich der Meinung jetzt mal auch wieder an. Brooks könnte man mal eine Pause gönnen und Tisserand mal wieder die Chance geben, besonders weil der jetzt so vom Spielaufbau her jetzt meiner Meinung nach schon eher stärker ist wie Brooks. Und auch, ja, Roussillon, für mich hat der in den letzten zwei Spielen eher so einen platten Eindruck gemacht. Da vielleicht auch mal so eine Pause gönnen dem Roussi. So, Melanie, jetzt haben sich alle so ein bisschen auf Brooks eingeschossen. Jetzt kannst du sagen, nee, der muss drin bleiben. Nein, also ich kann mich da nur anschließen. Ne? Also ich denke, jeder Spieler braucht mal eine Pause und in dem Fall ist es wirklich Brooks. Kann ich auch Gresi nur recht geben, der dann halt wirklich permanent hinterher trottet, falsch steht. Ich glaube, er braucht mal eine Pause und die hat er sich auch verdient. Wobei man ja sagen muss, und da komme ich jetzt wieder hier so als Zahlenmensch, dass Brooks von den Reihen abgelieferten Werten eigentlich sehr gut unterwegs ist in dieser Saison. Also der hat, glaube ich, mit Abstand die meisten Zweikämpfe gewonnen, ist auch am meisten passsicher. Kann es auch daran liegen, dass er nicht so eine Lobby hat, Melanie, der liebe Brooks? Ich persönlich mag den Brooks sehr, sehr gerne. Es ist ein Berliner, ich komme gebürtig aus Berlin. Von daher ist da von vornherein eine Sympathie drin. Ich finde ihn auch als Spieler gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, er hat momentan einfach so ein kleines Tief und das muss man jedem zugestehen. Das ist egal, ob man Profi oder normal ist. Er ist so an sich bei den Fans, was ich so mitbekomme, an sich auch sehr beliebt. Also ich kenne viele, die ihn mögen, die ihn schätzen und ihm auch vieles anrechnen, was er jetzt bis jetzt in dieser Saison getan hat. Das muss man auch mal so sehen, ne? Auch wenn die Lobby vielleicht offensichtlich für ihn nicht so groß ist. Jetzt haben ja ganz viele gesagt, auch was den Defensivverbund angeht, oh, der Ausfall von unserem Captain Joshua Gilavogui, der würde schwer wiegen. Das ist richtig doof. Vermisst ihr ihn? Richtig, jetzt nicht als Typ auf dem Platz, weil ich glaube, so als Typ tut er der Mannschaft gut, aber jetzt rein vom Sportlichen her, Jasmin. Also rein vom Sportlichen her muss ich sagen, fehlt er mir nicht. Also ich finde, Labbadia hat recht gut aufgestellt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich was bringt, wenn er wieder da ist. Also ich finde, man sollte das schon so belassen, wie es ist, weil die Mannschaft hat sich so eingespielt und also mir fehlt da nicht. Grisi, wie siehst du das? Ausfall von Gilavogui? Also ich kann mich da den Worten von Jasmin eigentlich nur anschließen. Sportlich, nein, aber eben dieser für die Mannschaft, da ist er schon wichtig. Aber wie gesagt, sportlich im Moment würde ich sagen, kein Verlust. Leonard Camacho macht das auch ziemlich gut bislang, ne? Also hätten wir dann ein Luxusproblem, wenn Josh wiederkommt? Ja, meiner Meinung nach schon. Besonders weil ja Camacho jetzt auch ja, die offensiven Pässe wieder für sich entdeckt. Malaga habe ich ein paar Spiele von ihm gesehen und dort war er ja auch der Spielmacher, wie für uns, wie bei manchen Spielen, jetzt zum Beispiel bei Bayern jetzt zum Beispiel Martinez ist. Und ja, also ich glaube, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, da glaube ich, wird Camacho sogar Gujavogui den Platz, also den Stammplatz streitig machen. Ja gut, sie haben ja auch zum Beispiel zusammengespielt im ersten Spiel. Joshua Gilavogui dann ein bisschen weiter vorne. Also dann die Position, die ja dann Yannick Gerhardt. Oder jetzt komme ich auf denjenigen, den ich auch gerne mit euch nochmal besprechen wollte. Elvis Rexbejay ausgefüllt wurde. Einer aus dem Nachwuchs, der gegen Mainz auch reinkam. Startelfdebüt gegeben hat, glaube ich. Jedenfalls auf seiner Lieblingsposition. Wie hat er euch gefallen? Und ist er auch tatsächlich eine ernsthafte Alternative auch für die nächsten Spiele dann auch? Jasmin. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also der gefällt mir vom Spielerischen richtig gut. Also der ist flink, der ist eigentlich überall zu sehen, der hechtet den Bällen hinterher. Also da kann noch was richtig Großes entstehen mit Elvis, definitiv. Melanie, warst du überrascht von schon, dass Elvis auch relativ weit ist, was also die Entwicklung angeht? Elvis hat eine Melanie, sag ruhig. Leni, wiederhol nochmal bitte, ich habe dich nicht verstanden. Ob du auch von Elvis überrascht gewesen bist, dass er schon so weit ist in der Leistung? Oh ja, definitiv. Also ich finde, er hat ein grandioses Spiel gemacht, hat richtig Biss, hat Willen, immensen Kampfgeist. Und ich denke, wenn man ihn nicht verheizt, kann das mal ein richtig, richtig großer werden. Und da kann man nur hoffen, dass halt lange Zeit für den VfL Wolfsburg tätig ist und dass man ihn auch dementsprechend fördert und halt nicht verheizt. Ne? Also ich halte sehr, sehr viel von ihm und ich denke, wir werden noch sehr viel Freude mit ihm haben. So, Leonard, dann stell mal auf. Rexbejay, Mali, Arnold und wen habe ich noch vergessen? Ach ja, Gerhard. Wen lässt du spielen auf den zwei Positionen und warum? Ja, also Rexbejay hat mir auch sehr gut gefallen. Da kann man nicht meckern. Arnold, finde ich, hat auch bis jetzt sehr gut gespielt. Es ist jetzt ein Luxusproblem, da kann man sich auch jetzt auf den Gegner einstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt eher einen Flinken braucht, kann man einen Mali nehmen, wenn man dann eher bullige Typen braucht, kann man auch Camacho und Josh in Zentrum stellen. Das heißt, du bist ja noch ein bisschen unentschieden. Grisi, hilf ihm mal. Wen stellst du auf? Also für mich Elvis auf jeden Fall. Der ist gesetzt, weil der verkörpert für mich Fußball, Arbeit, Leidenschaft. Und ich würde einfach den Gärtner reinhauen. Und Arnold würde ich mal eine Pause gönnen, weil meiner Meinung nach macht er das Spiel im Moment ein bisschen zu langsam. Aber der Leonard hat doch gesagt, der Arnold hat super gespielt bislang, Grisi. Meine Meinung. Ich wollte nur ein bisschen Konflikt reinbringen hier in die Unterhaltung. Ihr seid mir zu harmonisch. Ja. Ich sehe das aber auch für Leonard. Ne? Also er hat wirklich eine, ich glaube, das wird auch an sich für Maxi die beste Saison werden. Ja, für mich ist jetzt Maxi so der, so wie es die kleine lästige Hausfliege, die dir das Leben schwer macht. Schöner Vergleich. Macht keine 40 Meter Pass, perfekt jetzt da auf, weiß Gott wen, aber er ist halt da und ist halt ja ein Spieler, den man jetzt von mir aus gesehen als Gegner hassen würde. Sowas braucht man, definitiv. Ja. Sehe ich auch so. Was man auch braucht, liebe Freunde des Wölferadios, ist im Gegensatz zur vergangenen Saison einen richtig guten Sturm. Und da haben wir, glaube ich, gut eingekauft. Denn mein Lieblingsspieler bisher ist Wout Weghorst. Ja, das personifizierte Wolfsgeheul. Ja, also alleine schon wegen seiner Einsatzbereitschaft und dann natürlich jetzt auch hat er wieder die Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt gegen Gladbach. Jasmin, richtig tolle Verpflichtung auch aus deiner Sicht? Oder bin ich da jetzt alleine? Nee, auf gar keinen Fall. Das war genau die richtige Verpflichtung, die wir getätigt haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, erst war ich ein bisschen misstrauisch. Also ich kannte ihn jetzt nicht unbedingt vorher. Hab gedacht, naja, Holländer, dachte mal so ein bisschen an Bastos. Hab gedacht, ach naja, wieder so einer, der da steht und darauf wartet, dass man ihm den Ball richtig zuspielt. Aber er hat mich definitiv relativ schnell vom Gegenteil überzeugt, weil er selber auch sehr viel am Laufen ist und sehr viel auch am Arbeiten ist und nicht darauf wartet, dass man ihm die Bälle einfach zuspielt. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, super Verpflichtung. Melanie, keine Widerworte, nehme ich an. Oder bist du Ginzek, oder möchtest du lieber Ginzek sehen? Nein, keine Widerworte. Also er hatte eh schon Sympathiepunkte, er ist Holländer, ich liebe Holländer. Ich selber kannte ihn nicht, aber das, was ich von ihm gesehen habe, den Leistungswillen, die Arbeitsmoral, die Leidenschaft, top. Richtig top und ich glaube, damit haben wir uns gut verstärkt. Grisi auch eher Weghorst-Fan oder doch auch sollte auch Ginzek mal wieder eine Chance kriegen? Hat er Mainz von Anfang an gespielt, ist er so ein bisschen auch hängen gelassen worden, hatte ich so den Eindruck. Also konnte sich nicht ganz so richtig entfalten, weil das Spiel insgesamt nicht so gut war wie das gegen Gladbach. Oder bist du doch eher der Meinung, wenn ihr einer gesetzt ist vorne, dann ist es Weghorst, beziehungsweise vielleicht ist ja auch mal was mit beiden machbar. Der Boot ist vorne gesetzt, weil du siehst, der hat hier bei uns zu spielen und Ginczek, ich weiß nicht, der hat sich noch nicht so richtig eingebracht, denk mal, der ist noch nicht richtig angekommen hier bei uns. Woran machst du das fest? Naja, er krampft, weiß nicht, wenn du beobachtest, wie er spielt, er krampft immer noch so ein bisschen rum und der Boot, der spielt irgendwie lockerer auf und auch vom Kämpferischen, der hat die ganze Laufbereitschaft und alles drin und dran. Ja. Das sind die Holländer, die können das. Ja. Wo kommt denn die Liebe zu den Holländern her, Melanie? Muss da auch nicht sagen. Wo meine Vorliebe zu den Holländern? Ja, genau. Ich habe Verwandtschaft in Belgien und habe jahrelang in Holland. Alles klar. Okay. Nein, dann, ist alles gut. Ich habe hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch geklärt. Leonard, kommen wir mal zum Spiel am Freitag. Werder Bremen. Mit welchen Erwartungen gehst du denn ins Spiel? Entschuldigung, hatte ich jetzt nicht gut verstanden. Ja, Freitag ist ja das Spiel gegen Werder Bremen. Bekanntermaßen, ja. Mit welchen Erwartungen gehst du denn ins Spiel? Ja, also. Ja, ich hoffe, dass die Mannschaft sich, also schützt sich, ja, sich jetzt diese Niederlage und Unentschieden abschüttelt und wieder mit voller Power in das Spiel geht. Gegen Werder, ja, 3 Punkte sind möglich, aber ich wäre jetzt auch mit einem Punkt zufrieden, weil Werder sehe ich jetzt schon eher als starken Gegner. Ja. Ja, Jasmin, Werder, 11 Punkte auch geholt. Wie schätzt du das Ganze ein? Also wird kein einfaches Auswärtsspiel, gehe ich mal von aus. Nein, also definitiv wird es kein einfaches Auswärtsspiel. Aber ich denke, es ist eigentlich so mit der Kampfbereitschaft, die wir an den Tag legen, eigentlich auch möglich sein, die durchaus zu schlagen. Ja, ich bin da noch sehr zwiegespalten, aber wie gesagt, also möglich, denke ich, ist es eigentlich, die Bremer zu schlagen, auch wenn sie momentan wirklich auch ein gutes Spiel machen. Aber ich denke, 3 Punkte sind drin. Melanie, was glaubst du denn, wie wird Bruno Labbadia die Mannschaft einstellen? Also gehen wir da ähnlich auch drauf, wie es in Leverkusen vielleicht der Fall gewesen ist, oder spielen wir doch erstmal ein bisschen stabiler wie dann in Mainz? Ich denke, wir werden eher stabiler erstmal spielen, um die Mannschaft einfach ein bisschen ein Stück weit Vertrauen zu geben, ne? Ich denke, sie sind auf einem guten Kurs, selbst wenn sie in Rückstand geraten, das wieder aufzuholen. Aber sie brauchen einfach noch ganz, ganz viel Vertrauen und Stabilität. Und ich denke, dass er wirklich auf Stabilität gehen wird. Grisi, erwartest, das ist meine Meinung dazu. Grisi, glaubst du, dass er wechseln wird, großartig? Also, dass wir viel neues Personal sehen werden? Also vorne zum Beispiel vielleicht auch? Gehe ich nicht von aus, weil ich habe mich schon mal ein bisschen eingelesen und eigentlich ist er der Meinung, jetzt auch nach dem Englischen möchte er erstmal dabei bleiben, was auf dem Feld gestanden hat. Also ich denke mal, wir werden keine großen Überraschungen erleben. Das heißt, offensiv spielen wir dann, wenn sich keiner noch verletzt, dann tatsächlich auch mit Brekalo und Steffen wieder auf den Flügeln. Leonard, Renato Steffen, klingt so ein bisschen nach einem Landsmann von dir. Wie bist du da zufrieden? Ja, Steffen, ja, sehr zufrieden. Er hängt sich jeden Ball rein, ist schnell, jetzt auch Tor geschossen, satter Volley. Ich bin mehr als zufrieden. Er ist, ja, jetzt ist er wieder der Steffen, der er für Basel war. Wie beurteilen die anderen, also gerade auch die offensiven Außenpositionen mit Brekalo und mit Steffen, sind wir da stark genug, auch für die kommenden Spiele, so wenn Labbadia da jetzt dann nicht großartig wechseln sollte, Jasmin? Also ich denke, auf jeden Fall sind wir da gut aufgestellt, weil auch der Brekalo zum Beispiel, der gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen. Das ist also auch einer, wo ich sage, der darf ruhig gesetzt werden. Bei den Steffen, ja, ich finde den jetzt spielerisch auch ganz gut. Aber eventuell vielleicht gegen stärkere Mannschaften wie Bayern dürfte er vielleicht ein bisschen rotieren, der Labbadia. Wer sollte denn da sein? Sag ruhig. Bitte? Ich finde, so Typen wie Steffen Bachner, vor allem gegen Spieler wie Bayern, hechelt jeden Ball nach, hat eine Lunge, die für 3 Marathon ausreichen würde. Also, nicht Hunger. Leonard, da kann ich dir einfach nur recht geben. Für mich ist der Steffen jetzt in dieser Saison genauso eine kleine Kampfsau wie damals für Rignia. Ja. Ich würde mich auch freuen, wenn jetzt Labbadia jetzt mal eine Dreierverteidigung versuchen würde und Steffen das etwas wie den offensiven Außenverteidiger geben würde. Also so jetzt den Aufzugsspieler. Weil eben wie Caligiuri, der hat auch den Kopf durch die Wand Mentalität und auf den Schalke hat er letzte Saison dort aufgeblüht. Und mit Steffen sehe ich das Gleiche. Da kann ich da mal reingrätschen und sage, bloß jetzt nicht die Formation ändern hinten auf eine Dreierkette, weil da nimmst du ja zwei unserer absoluten Waffen, nämlich mit Roussillon und William, ja dann die Position weg. Ja, aber die können jetzt auch nicht jedes Spiel spielen. Da habe ich bis jetzt, glaube ich, jedes Spiel von Anfang an gespielt und irgendwann braucht jeder Spieler eine Pause. Und genau. Und da würde ich jetzt Steffen jetzt gut als jetzt Rechtsverteidiger sehen, als William Backup. Du siehst ich auch so. Ja, Melanie, sag mal. Bei den Rossellon, Leonard, siehst du auch die ersten Spiele, wie der über den Acker gesprintet ist. Also der hat ja ohne, auf Deutsch ist er ohne Luft zu holen, ist der von vorn nach hinten gerannt und du hast gemerkt, die letzten 2 Spiele war er wirklich ziemlich platt gewesen. Ja, der braucht halt auch mal eine Pause, gleich wie Rossellon. Genau. Melanie, du wolltest eben auch gerade nochmal einhaken, glaube ich. Da hat sich schon erübrigt, alles gut. Hat sich erübrigt, ja, hat sich erübrigt. Ja, wenn wir gegen Bremen am Freitag gewinnen würden, dann würden wir an Bremen vorbeiziehen. Dann hätten wir 12 Punkte, die Bremer hätten 11. Das wäre insgesamt, glaube ich, ja eine super Sache. Aber es wird nicht einfach sein, in Bremen da was mitzunehmen. Jetzt gesetzt den Fall, die 9 Punkte, die wir bisher geholt haben, mit guten Leistungen am Anfang der Saison vor allen Dingen, aber dann jetzt auch mit, ja, zumindest vom Ergebnis her, dann eher durchwachsenen in dieser englischen Woche. Sind die 9 Punkte ein bisschen trügerisch? Ihr habt es ja schon am Anfang gesagt, ihr wart auch ein bisschen skeptisch zum Eingang der Saison, Jasmin. Jetzt, wenn wir so wieder in so eine Unentschieden-Schleife reingehen und gegen Bremen vielleicht auch nur Unentschieden spielen, kommen da wieder Erinnerungen hoch, die nicht so gut sind? Spielen. Ne? Also wenn sie unentschieden spielen und trotzdem kämpfen, denke ich, fällt das mit der Schleife flach. Also das ist für mich das Wichtigste, dass sie einfach kämpfen. Natürlich sollten wir auch mal wieder 3 Punkte holen, aber ich denke mal, nee, in diese Schleife kommen wir so schnell nicht wieder rein. Also ich zumindest nicht. Also mich ereilt da nicht gleich der Gedanke an die letzte Saison, weil es einfach kämpferisch ganz anders ist als letzte Saison. Grisi, siehst du das auch so oder ist das so ein beschleichendes Gefühl, wo man dann sagt, ah, wenn wir jetzt dann wieder und dann ist da wieder eine Unentschieden-Serie, wo wir eigentlich zwei hätten vielleicht auch gewinnen können und so und dann rutscht du vielleicht doch da wieder rein, wo du nicht reinrutschen willst? Weißt du, die Toten werden am Ende gezählt und das sind alles Punkte, die uns dann fehlen werden. Ja, ist so. Und wenn wir jetzt anfangen, uns langsam auf diese Unentschieden auszuruhen, dann sind wir da, wo wir aufgehört haben. Also es sollten schon mal wieder 1, 2, 3 Jahre kommen, die nächste Zeit. Ne? Ja gut, das wäre sowieso gut. Leonard, wie siehst du das? Wird's das als dann geschmälert ansehen, den guten Saisonstart eigentlich, wenn wir jetzt da jetzt nicht wieder mal ein 3 Jahr nachlegen, weil danach kommt Bayern, das ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Also die nächsten Spiele sind ja dann auch nicht ohne. Also ist jetzt nicht fast eigentlich Pflicht in Bremen, was mitzunehmen? Sind wir, denke ich, das spielen in der ersten Bundesliga, das sind jetzt keine Amateurtruppe von Kreisliga C oder so. Gut wäre es, wie Chrisi schon gesagt hat, die Punkte, es zählt, was am Ende der Saison draufsteht. Punkten müssen wir auf alle Fälle. Ich persönlich habe es lieber, wenn wir jetzt ein Spiel 4 zu 0 verlieren und das nächste dann 1 zu 0 gewinnen, als wie letztes Jahr mit Schmidt, Simunic hintereinander zu spielen. Wir hatten ja bei der Betrachtung der Mannschaft am Anfang auch unsere neue sportliche Führung schon mal gestreift, Melanie. Die Beobachtung und auch die Arbeit letztendlich, die Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer da abgeliefert haben bislang. Wie schätzt du das ein? Wie schätze ich das ein? Ich schätze das als sehr, sehr gute Arbeit ein, gerade weil auch Marcel Bindeglied zwischen dem Verein, den Spielern, den Fans ist und unheimlich viel transportieren kann in sämtliche Richtungen. Und ich denke, er hat auch unheimlich viel Ruhe reingebracht und Professionalität, auch seine Erfahrung, die er die Jahre gesammelt hat, das ist für die Mannschaft, für den Verein wirklich Gold wert. Und ich glaube, sie sind in dieser Konstellation wirklich auf einem verdammt guten Weg, das dahingehend zu bekommen, dass wir langfristig gesehen auch wieder oben mitspielen werden. Da bin ich ziemlich überzeugt von. Marcel, wie schätzt du die Leistung deines Namensvetters ein und dann auch die von Jörg Schmadtke? Also erstmal zu Schäfi, Besseres konnte uns gar nicht passieren. Und Herr Schmadtke, ich denke mal, er wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber auf jeden Fall bis jetzt eine sehr solide Arbeit, die er geleistet hat. Und so wie Melanie ihn schon gesagt hat, denke ich mal, dass wir in 1, 2 Jahren wirklich mal wieder im oberen Drittel mitspielen werden. Jasmin, deine Einschätzung liegt natürlich auch gerne noch zu. Neue sportliche Führung. Also, man von außen eigentlich recht schwierig sein, aber ich denke mal, klar, so wie Krisi gesagt hat, Marcel Schäfer natürlich wieder zurückgekommen ist also Bombard. Einfach auch wegen der Verknüpfung, wie Melanie schon zum Verein, zu den Spielern, auch zu den Fans. Aber ich glaube, menschlich scheint das zwischen Herrn Schäfer ja auch ganz gut hinzuhauen. Also ich denke, auf längere Frist wird was Gutes entstehen und wir werden uns da oben vielleicht auch ein bisschen einschaukeln mit der Geschäftsführung jetzt. Leonard, das klingt wieder alles sehr positiv, was die drei zu erzählen haben. Gibt es denn etwas, was du dir noch darüber hinaus wünschen würdest von der sportlichen Führung? Nee, ich bin auch wunschlos zufrieden. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass jetzt die Spieler auch außerhalb jetzt von mir aus gesehen jetzt geschlossener als Mannschaft auftreten. Weil Labbadia hat ja auch jetzt kritisiert, dass vorher die Spieler nach dem Training alle einzeln wegmarschiert sind. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass jetzt eine Einheit geworden ist. Und das haben die, das hat Labbadia, ich glaube, Marcel ist auch involviert und auch Schmadtke, das haben die sehr gut gelöst. Insgesamt höre ich aber bei euch so raus, eigentlich eine relativ große Zufriedenheit mit der bisherigen Situation. Kommen wir vielleicht nochmal auf ein paar Themen, wenn man dann so quer gelesen hat, in den letzten Wochen auch in den Foren diskutiert worden sind, ein paar Sachen, die so ja ein bisschen kontroverser letztendlich auch geführt worden sind. Die Geschichte, Melanie, du hast ja auch gesagt, du arbeitest für den VfL. Ich glaube, als Ordnerin ist das richtig auch mitunter? Genau, ich mache die Ermittlungen beim VfL Wolfsburg, also sprich Stadionverbote. Das ist unter anderem mein Aufgabengebiet. Genau. Und ja, also da war ja gerade das Thema Stadionverbote ein großes, was in der Nordkurve vor allen Dingen auch diskutiert worden ist. Ich gehe mal davon aus, dass du da gar nicht so sehr ins Detail gehen darfst. Aber sind das Sachen, die vielleicht im negativen Sinne Spuren hinterlassen haben könnten, dann auch in der Fanszene, was so das Verhältnis Verein und Fans angeht oder gerade aktive Fanszene? Also ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu unserer Szene, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich kann ich nicht so ins Detail gehen, wie ich gerne möchte, aber letztlich kann ich meine Meinung vertreten und die lasse ich mir auch nicht nehmen. Gerne. Das ist halt ganz, ganz klar, dass ich war bei dem Vorfall, ich denke mal, du sprichst auf Heise an, war ich bei dem Vorfall unten im Innenraum gewesen und Heise stand die ganze Zeit vor mir. Und letztlich ist es so, dass Heise definitiv nicht provokant gewirkt hat, sondern wirklich deeskalierend eingewirkt hat. Und natürlich, es war eine scheiß Situation, ne? Die Mannschaft stand kurz vorm Abstieg bzw. Relegationsplatz, Gemüter sind hochgekocht, gehört beim Fußball hinzu. Ich sage mal, dass Heise ein Stadionverbot auf Bewährung bekommen hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Kann ich auch nicht befürworten. Ich habe doch lange mit Heise drüber gesprochen, habe ihm auch meine Hilfe angeboten. Ja, und die Szene ist seit dem Vorfall, was den Verein angeht, doch sehr doll auf Krawall gebürstet. Ne? Also die sind da, die schenken sich im Moment nichts. Und es ist halt sehr schwierig, beide Seiten wieder zueinander zu finden. Und ich glaube, das bleibt noch ein bisschen. Und ich denke, da ist auch langsam der Verein mal in der Pflicht, ein wenig einzulenken. Das, so sehe ich das. Das ist halt ein schwieriges Thema. Und natürlich Unrecht muss bestraft werden, ja, aber das war halt völlig an den Haaren herbeigezogen und für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich mache 21 Jahre, arbeite ich beim Fußball. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also aus deiner Sicht ist da schon so ein Riss entstanden letztendlich auch. Einmal kurz, um die anderen noch mit ins Boot zu holen, auch die Hörer, nach dem Spiel gegen HSV war es damals, glaube ich. Da gab es Fans, die in den Innenraum gekommen sind. Danach hat es Stadionverbote einmal zur Bewährung, aber auch ohne Bewährung ausgesprochen gegeben von Seiten des Vereins auch. Und unter anderem auch gegen Heise, den Capo in der Nordkurve. Und die Frage ist jetzt, Melanie, einmal noch kurz, um da bei dir zu bleiben, weil du sagtest, das hat schon so zu einem Riss geführt. Was muss denn passieren, jetzt konkret, dass man da wieder eher die Reihen dann auch wieder schließt? Weil wir können ja nur erfolgreich sein, wenn wir eine geschlossene Front bilden, in Anführungsstrichen. Natürlich. Also zum einen erstmal, dass sich die Szene nicht unterkriegen lässt und auch Heise sich nicht unterkriegen lässt, Hut ab und weiter supportet. Aber letztlich liegt es jetzt am Verein, dass er jetzt wirklich auf die Szene zugeht und vielleicht auch nochmal das Stadionverbot überdenkt, was Heise betrifft, um da halt auch wirklich mal ein Zeichen zu setzen, dass Verein und Fans, wie du schon sagst, eine Komponente bildet, weil das ist momentan halt nicht wirklich gegeben. Da achtet jeder auf den anderen, was die tun und irgendwie muss der Verein sich da irgendetwas einfallen lassen, um auf die Fans drauf zuzugehen, wie auch immer es aussehen mag. Aber wir in Anbetracht dessen, dass jetzt noch wirklich ein paar Knallerspiele kommen, wenn ich unsere Szene sehe, wenn ich das mit dem Verein sehe, dann könnte es da übelst knallen zwischen dem Verein und den Fans. Und das wäre halt für die anderen Fans und auch für die Spieler und für die Mannschaft wirklich schade. Also da sollte schleunigst mal was getan werden. Jasmin, wie siehst du das? Also bekommt man da irgendwas mit in der Nordkurve von dem, wenn man da auch so, wenn man auch mit anderen Fans und so weiter spricht? Naja, gut, also wir ja sowieso, da wir ja auch im Block 7 stehen, also recht nah an Heise dran, kriegen wir natürlich schon eine ganze Menge mit. Wir haben natürlich auch diesen Vorfall mitbekommen, wo ich also jetzt aus meiner Sicht nicht mitbekommen habe, dass Herr Heise sowieso irgendwas gemacht hat. Also eigentlich hat er eigentlich gar nichts gemacht. Aber man merkt schon, die Stimmung ist so ein bisschen schwierig in der Nordkurve. Ja, es wird sich auch gegenseitig irgendwie angemacht in der Nordkurve teilweise, muss ich feststellen. Aber so sind sehr demotiviert, muss ich sagen. Also so alles, was so Richtung Heise steht und Richtung Singing Area, also man bekommt das schon irgendwo mit, muss ich sagen. Aber das ist ja Schön ist schade, weil das es nicht. sportlich ja eigentlich ganz gut läuft und das andere dann ja negativ dann auch zu Buche schlägt. Ja, das auf jeden Fall. Marcel, ein Aber anderes. meiner Meinung nach, Ja, sag mal, Marcel, der ruhig, Verein sag ist mal. in der Pflicht, ne? Okay. Meiner Meinung nach hat der VfL mit der ganzen Sache sich ein Eigentor geschossen, weil es wurde nachher so interpretiert, Heise ist in Sports unten im Innenraum gewesen, das ist verboten. Finde ich einfach nur lächerlich, denn er hat wirklich nur deeskalierend gewirkt. Und wo das mit diesem Stadionverbot für ihn aufgekommen ist, da hat ja unsere VfL-Oma, die Doro, ein schönes Plakat gemacht, ohne Heise, alles scheiße. Und da haben wir uns dann vor dem Fanhaus, wo wir uns vor jedem Spiel um 14 Uhr mal treffen, gestanden, Fotos gemacht, und dann kam jetzt Michael Strahler an und guckte auf das Poster und mit einmal sagte, oh, der VfL hat das Stadionverbot aufgehoben. Komisch. Vielleicht hat man gemerkt, dass man was verkehrt gemacht hat. Ah, okay. Also Gräse, ich weiß, ich habe am zweiten Spieltag mit Heise ganz, ganz lange gesprochen. Wie gesagt, habe ihm meine Hilfe angeboten, weil ich ja selber vor Ort war. Und es ist halt wirklich ein Stadionverbot auf Probe für diese komplette Saison. Was für Lächerlich. mich, es ist lächerlich. Ich bin da ganz bei euch, ich bin auch da ganz bei der Szene, bei den Fans, auch bei Heise. Für mich erschließt sich das nicht. Ich merke, Kann da ich gehen mehr auch als die, meiner Hilfe ja, bieten? ich merke auch, da gehen bei dem Thema durchaus die Emotionen letztendlich auch hoch. Das ist auch wichtig, weil ich manchmal auch, weil es ja auch zeigt, wie die Fans sich hier absolut einbringen auch und so weiter. Ich würde aber gerne aufgrund der Zeit auch nochmal ein anderes Thema, weil Marcel und ich das auch im Vorgespräch schon mal besprochen hatten und da eure Meinung mir auch nochmal wichtig ist, das Thema Sicherheitsring, was ja eingeführt worden ist, wo es ja am Anfang, gerade ich glaube ich, beim Einlass bei den Frauen ein bisschen für Engpass gesorgt hat. Aber so generell, Grisi, sag noch mal bitte, wie da oder deine Einschätzung ist zu. Ja, es war eigentlich immer schön gewesen, dass du dich vom Spiel mal auf dem Bier da im Fanhaus getroffen hast und alles nicht mehr möglich, weil jetzt musst du ja vor dem Sicherheitsring schon alles abgeben und machen und tun. Und dann eben drinnen für 4,30 € das teure Bier kaufen. Ja, und wenn ich das beobachtet habe, wir Männer flutsch waren wir durch gewesen. Ich meine, die Kontrollen, naja, ob die sind oder nicht, für mich erschließt sich das nicht. Aber egal. Und die Frau, die steht in Schlange da und das passt irgendwie nicht. Aber sind das nicht nur, Melanie, vielleicht auch so Anlaufschwierigkeiten, die normal sind, wenn ein neues Konzept eingesetzt wird? Natürlich ist das ein neues Konzept, ne? Und natürlich ist das auch ungewohnt und man ärgert sich darüber. Wir selber zum Beispiel werden auch kontrolliert. Wir müssen auch kontrolliert werden. Das ist halt auch wirklich eine Dienstanweisung des Vereins. Viele schütteln mit den Köpfen. Ja, das Frauenproblem ist allzeit bekannt. Das ist aber nicht ein Problem des VfL Wolfsburg, sondern ein Problem des Dienstleisters. Mittlerweile hat auch der Verein das Problem erkannt und ja, es werden halt Personalien getauscht, sodass dann halt wirklich auch Frauen schneller durch können. ich hätte jetzt fast gesagt bearbeitet werden, durchflutschen können. Ich denke, dieser Sicherheitsring ist einfach aufgrund der Tatsache, dass in den Stadien unheimlich viel passiert ist und viel Terrorismus passiert ist, einfach ins Leben gerufen worden, um dann halt auch wirklich diese Kontrollenstellen abrufen zu können. Ne? Wenn irgendwas passiert, ist das eingehalten worden, ist jenes eingehalten worden, wurden die Mitarbeiter kontrolliert, also selbst die Mitarbeiter des VfL Wolfsburgs werden kontrolliert, das muss man halt auch mal so sagen. Es ist halt leider Lauf der Dinge, Lauf der Zeit, Lauf der Ereignisse, wo man versucht, sich irgendwo zu schützen. Ob es was bringt, das weiß man halt nicht. Ja gut, letztendlich ist ja so ein Punkt, wenn man dann sagt, hätte man vorher was gemacht, bevor was passiert ist letztendlich. Aber Marcel wollte gerade noch was dazu sagen. Ja, darf ich mal kurz was einwerfen? Melanie, wie ist denn das jetzt, wenn ich zum Beispiel, bevor der ganze Sicherheitsring, sprich mal, sagen wir mal, einen Tag vorher, das Gelände ist ja riesig, und wenn ich da irgendwas deponiere, ich werde nur am Sicherheitsring kontrolliert und nachher ins Stadion komme ich ja, auf Deutsch gesagt, nackig. Naja, also wenn du einen Tag vorher gehst, ist das so, es wird einmal im Stadion komplett kontrolliert und außerhalb laufen Leute dann und kontrollieren die Gegenden ab. Man muss hier aber auch ganz klar sagen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Die gibt es halt einfach nicht. Und das ist halt das Problem. Und an den Eingängen ist halt wirklich gesagt worden, dass stichprobenartig kontrolliert werden soll, weil ja am äußeren Sicherheitsring die Vorkontrollen schon stattgefunden haben. Alles klar. Ne, Vorkontrolle lassen wir jetzt mal, möchte ich mich nicht zu äußern, rege ich mich nur auf. Aber so ist das Prinzip, gedacht. Okay. Gut, dann wieder mit dem Blick auf die Uhr. Wir sind nämlich schon fast am Ende. Würde ich gerne noch eine Schlussrunde mit euch machen. Nämlich zum Thema Ausblick und dann werden wir nochmal sportlich für den weiteren Saisonverlauf. Oder wir nehmen mal zumindest nochmal die Hinrunde. Leonard, damit du auch mal wieder was sagen darfst. So ja. Was glaubst du denn, in welche Richtung geht es denn für den VfL? Also sind wir da so gut schon aufgestellt und so gefestigt auch, dass wir uns da oben ein bisschen festbeißen können, beziehungsweise dann auch mit den bösen Abstiegsrängen nichts zu tun haben werden, so auf Sicht? Ja, also an Qualität mangelt es bei uns auf alle Fälle mal gar nicht. Problem ist die Moral und da jetzt die nächsten paar Spiele sind meiner Meinung nach jetzt schon ein paar harte Brocken dabei und das ist von meiner Sichtweise jetzt aus ein Schlüsselmoment für die Saison. Wenn wir da gut rauskommen, dann ist, sagen wir mal, ein guter Mittelfeldplatz drinnen. Von Europa rede ich jetzt nicht, denn ich bin froh, wenn wir jetzt nicht mal mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Aber ich befürchte eben, dass jetzt gegen Bayern und gegen die anderen Gegner jetzt, wenn wir da jetzt ordentlich auf den Deckel bekommen, dass es in eine Abwärtsspirale geht und eben hoffen wir mal, dass es gut ausgeht. Sonst, wie gesagt, Qualität sind wir top aufgestellt. Problem ist bei uns die Moral. Grisi, wie optimistisch bist du für die kommenden Spiele? Also ich sehe uns auf jeden Fall im stabilen Mittelfeld. Natürlich, so wie Leonhard schon sagte, die nächsten Spiele sind ausschlaggebend. Und man sieht ja, wenn man so eklig spielt wie Hertha, kann man auch Bayern schlagen, ne? Und das ist eben alles drin und das ist für mich dann wieder Aufgabe des Trainerstabs, dass man anständige Videoanalysen betreibt, die Mannschaft richtig darauf einstellt. Und eigentlich würde ich sagen, dann ist auch alles machbar. Man wünscht sich ja keine, weiß ich was, sonst was für Ergebnisse, aber auch Bayern ist schlagbar. Jasmin, deine optimistische oder auch skeptische Einschätzung? Eigentlich recht pessimistisch, dass auch wie Riesi schon gesagt hat, also so gesundes Mittelfeld ist auf jeden Fall drin. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bayern jetzt nicht machbar ist. Melanie, nochmal deine abschließende Meinung zum weiteren Saisonverlauf des VfL. Ich denke, wir werden ein gutes Mittelfeld erreichen. Bayern ist schlagbar, man hat es gesehen. Ich würde es mir wünschen. Letztlich, wenn wir verlieren, ja gut, es ist die Frage, wie wir verlieren. Aber ich denke, ein gutes Mittelfeld, also ich sage mal irgendwas zwischen Platz 10 und 13, muss drin sein. Ansonsten falle ich echt, fresse ich einen Besen auf. Wir haben die Qualität. Die Moral kommt auch nach oben. Also ich denke, wir sind wirklich auf einem guten Wege, dass wir ein gesundes Mittelfeld diese Saison ohne Angst abschließen können. Ja, du frisst wenigstens nur einen Besen. Ich habe gesagt, wenn wir absteigen, laufe ich nackt um Allersee. Also ich habe was zu verlieren. Oh, sehr schön, Lenny. Nein, das will keiner sehen. Und ich das Besen. Das ist in Ordnung. Das will keiner sehen. Ja, okay. Das ist ja egal. Ja. Wette ist eingegangen. Okay, das, mit diesem launigen Schlusswort möchte ich den Fan-Talk für dieses Mal beenden. Und ja, ich fand es sehr, sehr schön, fand es sehr harmonisch, fand es aber auch mal kontrovers zwischendurch. Gerade was so die Fan-Themen angeht, da bleibt das Wölferadio auf alle Fälle am Ball. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen Melanie, Marcel, Jasmin und Leonard, dass ihr Zeit hattet heute. Ja, ich darf, vielen Dank für die Einladung. Danke dafür, dass wir dabei sein durften. Ja, sehr gerne. Jawohl. Und danke schön. Gar keine Ursache. Und wie gesagt, für Fans wie euch mache ich das Ganze hier, sonst wird es ja keinen Spaß machen. Und wir hören uns mit der regulären Ausgabe des Wölferadios voraussichtlich dann in der kommenden Woche vor Bayern wieder. Und ja, ansonsten wisst ihr ja, was ich immer sage an dieser Stelle. Ne, Hauptsache, es hat euch gefallen und bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Tschüss, macht's gut. Bleibt geschmeidig. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Nur der VfL.